Wir trennen uns jetzt. Sie brauchen Zeit. Ja, es gibt noch viel zu tun. Was haben Sie vor? Ich muss zum Friseur und in die Reinigung. Mein schwarzes Kleid abholen. Ich will es anziehen. Und eine Perlenkette dazu. Das Richtige für so einen Anlass. Ich habe keinen schwarzen Anzug, kein weißes Hemd und keine Krawatte. Fürs Theater trägt man bei uns nicht unbedingt schwarz. Sie sehen auch so gut aus. Darauf kommt es nicht an. Hauptsache, Sie sind guter Stimmung. Viel Vergnügen. Ich drücke den Daumen, dass es klappt mit der Karte.